Die Wissenschaftler und Techniker des Raketenforschungsbereiches der Demokratischen Volksrepublik Korea, die getreu der großen Konzeption des Marschalls Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshabers der koreanischen Volksarmee für den Aufbau der Atommacht zum neuen Ziel energisch voranschreiten, führten am 14. Mai zu C-106 2017 einen Testschuss der neu entwickelten strategischen ballistischen Bodenmittel- und Langstreckenrakete vom Typ Fassung 12 erfolgreich durch. Kim Jong-un begutachtete vor Ort den Test. Vor der neuen Rakete freute er sich sehr darüber, dass ein weiteres vollständiges Waffensystem, die Zuzi-Waffe, das den militärischen, strategischen und taktischen Ideen der Partei der Arbeit Koreas und der Forderung der Gegenwart entspricht, zur Welt kam. Der Testschuss hatte es zum Ziel, die taktischen und technischen Kennziffer und technischen Eigenschaften der neuen strategischen ballistischen Bodenmittel- und Langstreckenrakete mit der Fähigkeit zur Beladung mit dem mächtigen großen und schweren Atomsprengkopf zu bestätigen. Er verlief in einem Maximalhöhenwinkelsystem mit der Berücksichtigung der Sicherheit der benachbarten Länder. Auf Befehl von Kim Jong-un wurde um 4.58 Uhr frühmorgens die Rakete Fassung 12 gestartet. Sie flog auf der vorgesehenen Flugbahn bis zur maximalen Höhe von 2.111,5 Kilometer und traf punktgenau das gezielte Gewässer auf dem offenen Meer in der Entfernung von 787 Kilometer. Durch den Testschuss wurden alle technischen Eigenschaften des Fernlenkungs- und Stabilisationssystems, des Struktursystems, des Überdrucksystems, des Kontroll- und Startsystems, der von den koreanischen Rüstungswissenschaftlern und Technikern völlig neu konstruierten strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete vollständig überprüft und die Zuverlässigkeit des neu entwickelten Raketentriebwerkes in der wirklichen Flugbedingung wieder bestätigt. Es wurden auch in der harten Umwelt des Wiedereintritts in die Atmosphäre die Eigenschaft der Endphase-Lenkung der ferngelenkten Gefäßkopfes und die Betriebsgenauigkeit des Atomsprengkopf-Explosionssystems festgestellt. Marschall Kim Jong-un ahmte die Mitarbeiter des Raketenforschungsbereiches um, schätzte sie für die großen Mühen und Leistungen hoch und ließ sich mit den Funktionären, Wissenschaftlern und Technikern, die am Testschuss teilnahmen, zum Andenken fotografieren. Er lobte sie wiederholt für die Herstellung der strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete koreanischer Prägung und stattete ihnen in seinem eigenen Namen einen besonderen Dank ab. Er sagte voller Zuversicht, der große Erfolg im Testschuss der strategischen ballistischen Bodenmittel- und Langstreckenrakete Fassung 12 hat den hohen Entwicklungsstand der Rüstungswissenschaft und Technik der TVRK gezeigt. Dies hat auch eine wichtige und besondere Bedeutung für die Gewährleistung des Friedens und der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region und stellt einen überaus großen Sieg des koreanischen Volkes dar. Unser Staat ist eine unbestreitbare Atommacht, egal ob jemand es anerkennt oder nicht. Mit unseren nuklearen Abschreckungsmitteln, die in einem unvorstellbar schnellen Tempo entwickelt wurden, werden wir die atomaren Erpresser entschieden bestrafen. Um auf uns Druck auszuüben, setzen die USA und die koreanische Halbinsel massenweise die nuklearen strategischen Ausrüstungen ein und bedrohen uns damit. Die feigen Amerikaner greifen nur die atomwaffenfreien Länder und die schwachen Nationen militärisch an, aber ihre Großtorei kann uns nicht erschrecken und ist bloß lächerlich. Wir sind bereit, darauf zu reagieren, wenn sich die USA wagemutig für militärische Optionen gegen unseren Staat entscheiden werden. Das weltweit vollständigste Waffensystem wird nicht mehr der ewige Alleinbesitz der USA sein. Und es wird der Tag kommen, an dem wir auch die entsprechenden Vergeltungswaffen anwenden werden. Dann werden die USA mit eigenen Augen sehen, ob die ballistischen Raketen Koreas für sie wirkliche Gefahr sind oder nicht. Falls die USA leichtsinnig unsere Republik antasten werden, so werden sie das in der Geschichte größte Unheil erleben. Sie dürfen die Tatsache weder übersehen noch falsch beurteilen, dass ihr Territorium und ihre pazifischen Operationsgebiete in der Reichweite von uns sind und dass wir allerlei mächtige Mittel zur vernichtenden Vergeltung besitzen, so warnte Kim Jong-un die USA mit Nachdruck. Er gab den Wissenschaftlern und Technikern des Raketenforschungsbereiches den Befehl, ohne Selbstzufriedenheit mit den Erfolgen und unterbrochen noch mehr die höchst präzisen und verschiedenartigen nuklearen Waffen und Angriffsmittel zu produzieren und notwendige Vorbereitung auf Tests zu forcieren, bis die USA und ihre Anhänger bei Sinnen sind und richtige Wahl treffen.